das, was läuft im Leben schlecht, ist ja auch nicht immer recht. Andere Dinge lassen schimpfen, fluchen dich. Da hat das Leben schwer dich kneifen, nur nicht ärgern, nur pfeifen. Was hilft es dir zum Guten, wenden sich und siehe immer auf des Lebens helle Seite. Stets nur, wie das Licht darin scheint. Scheint das Leben ganz schön gammelig, da ist etwas, das vergiss nicht. Und das ist zu lächeln, lachen, tanzen, singen. Wenn du fühlst dich wie im Müll, nicht den Trottel auch noch spiel. Spitze Lippen und zu pfeifen am Beginn. Und siehe immer auf des Lebens helle Seite. Stets nur, wie das Licht darin scheint. Wenn das Leben nur absurd und der Tod das letzte Wort, dann verbeug dich, wenn der Vorhang vor dir fällt. Vergiss um deine Sünden, gib dem Publikum ein Grinsen, genieß es, letzte Chance auf der Welt. So, siehe immer auf die helle Seite vom Tod. Das noch vor deinem letzten Atemzug. Leben scheiße ist am Stück, bist du später drauf nen Blick. Leben ist Lachen, Tod ist Spaß, ja das ist wahr. So wie eine Show du siehst, lass sie lachen, wenn du gehst. Der letzte Lacher ist bei dir ganz offenbar. Und siehe immer auf des Lebens helle Seite. Immer auf des Lebens richtig seid. Komm schon mal, komm vor. Siehe immer auf des Lebens helle seid. Du weißt doch, noch vorher sehen passieren schlimme Dinge. Siehe immer auf des Lebens helle seid. Ich mein, was hast du zu verlieren? Du weißt, du kommst aus dem Nichts, du gehst ins Nichts. Siehe immer auf des Lebens helle seid. Was also kannst du verlieren? Siehe immer auf des Lebens helle Seite.